und wir verphantasieren manche Stunde in ländlichen Szenen von ungemischter Glückseligkeit. Ach, und von ihnen. Wie oft muß sie ihnen huldigen? Muß nicht, tut es freiwillig, hört so gern von ihnen, liebt sie. O, säße ich zu ihren Füßen, in dem lieben vertraulichen Zimmerchen, und unsere lieben Kleinen wälzten sich miteinander um mich herum, und wenn sie ihnen zu laut würden, wollte ich sie mit einem schaulichen Märchen um mich zur Ruhe versammeln. Die Sonne geht herrlich unter, über der schneeglänzenden Gegend, der Sturm ist hinübergezogen, und ich muß mich wieder in meinen Käfig sperren. Adieu. Ist Albert bei Ihnen? Und wie? Gott verzeihe mir diese Frage. Den 8. Februar. Wir haben seit 8 Tagen das abscheulichste Wetter und mir ist es wohltätig. Denn solange ich hier bin, ist mir noch kein schöner Tag am Himmel erschienen, den mir nicht jemand verdorben oder verleidet hätte. Wenn's nun recht regnet und stöbert und fröstelt und taut, ha, denk ich, kann's doch zu Hause nicht schlimmer werden, als es draußen ist, oder umgekehrt, und so ist's gut. Geht die Sonne des Morgens auf und verspricht einen feinen Tag, erwehr ich mir niemals auszurufen, da haben sie doch wieder ein himmlisches Gut, worum sie einander bringen können. Es ist nichts, worum sie einander nicht bringen. Gesundheit, gute Name, Freudigkeit, Erholung. Und meist aus Albernheit, Unbegriff und Enge. Und wenn man sie anhört, mit der besten Meinung. Manchmal möchte ich sie auf den Knien bitten, nicht so rasend in ihre eigenen Eingeweide zu wüten. Am 17. Februar. Ich fürchte, mein Gesandter und ich halten es zusammen nicht lange mehr aus. Der Mann ist ganz und gar unerträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschäfte zu treiben ist so lächerlich, dass ich mich nicht enthalten kann, ihm zu widersprechen und oft eine Sache nach meinem Kopf und meiner Art zu machen, dass ihm denn, wie natürlich, niemals recht ist. Darüber hat er mich neulich bei Hofe verklagt und der Minister gab mir einen zwar sanften Verweis, aber es war doch ein Verweis und ich stand im Begriffe, meinen Abschied zu begehren, als ich einen Privatbrief von ihm erhielt, einen Brief, vor dem ich niedergekniet und den hohen, edlen, weisen Sinn angebetet habe. Anmerkung des Herausgebers. Man hat aus Ehrfurcht für diesen trefflichen Herrn gedachten Brief und einen anderen, dessen weiter hinten erwähnt wird, diese Sammlung entzogen, weil man nicht glaubte, eine solche Kühnheit durch den wärmsten Dank des Publikums entschuldigen zu können. Ende der Anmerkung. Wie er meine allzu große Empfindlichkeit zurechtweiset, wie er meine überspannten Ideen von Wirksamkeit, von Einfluss auf andere, von Durchdringen in Geschäften als jugendlichen guten Mut zwar ehrt, sie nicht auszurotten, nur zu mildern und dahin zu leiten sucht, wo sie ihr wahres Spiel haben, ihre kräftige Wirkung tun können. Auch bin ich auf 8 Tage gestärkt und in mir selbst einig geworden. Die Ruhe der Seele ist ein herrliches Ding und die Freude an sich selbst. Lieber Freund, wenn nur das Kleinod nicht ebenso zerbrechlich wäre, als es schön und kostbar ist. Am 20. Februar. Gott segne euch, meine Lieben, gebe euch alle die guten Tage, die er mir abzieht. Ich danke dir, Albert, dass du mich betrogen hast. Ich wartete auf Nachricht, wann euer Hochzeitstag sein würde und hatte mir vorgenommen, feierlichst an demselben Lottens Schattenriss von der Wand zu nehmen und ihn unter andere Papiere zu begraben. Nun seid ihr ein Paar und das Bild ist noch hier. Nun, so soll es bleiben. Und warum nicht? Ich weiß, ich bin ja auch bei euch, bin dir unbeschadet in Lottens Herzen. Habe, ja, ich habe den 2. Platz darin und will und muss ihn behalten. Oh, ich würde rasend werden, wenn sie vergessen könnte. Albert, in dem Gedanken liegt eine Hölle. Albert, leb wohl. Leb wohl, Engel des Himmels. Leb wohl, Lotte. Den 15. März. Ich habe einen Verdruss gehabt, der mich von hier wegtreiben wird. Ich knirsche mit den Zähnen. Teufel! Er ist nicht zu ersetzen, und ihr seid doch allein schuld daran, die ihr mich spornet und triebt und quälet, mich in einen Posten zu begeben, der nicht nach meinem Sinne war. Nun habe ich's. Nun habt ihr's. Und dass du nicht wieder sagst, meine überspannten Ideen verdürben alles, so hast du hier, lieber Herr, eine Erzählung, plan und nett, wie ein Chronikenschreiber das aufzeichnen würde. Der Graf von C. liebt mich, distinguiert mich, das ist bekannt. Das habe ich dir schon 100-mal gesagt. Nun war ich gestern bei ihm zu Tafel, eben an dem Tage, da abends die noble Gesellschaft von Herren und Frauen bei ihm zusammenkommt, an die ich nie gedacht habe, auch mir nie aufgefallen ist, dass wir Subalterne nicht hineingehören. Gut, ich speise bei dem Grafen, und nach Tische gehen wir in dem großen Saal auf und ab. Ich rede mit ihm, mit dem Obristen B., der dazukommt, und so rückt die Stunde der Gesellschaft heran. Ich denke, Gott weiß, an nichts. Da tritt herein die übergnädige Dame von S. mit ihrem Herrn Gemahl und wohlausgebrütetem Gänslein Tochter, mit der flachen Brust und niedlichem Schnürleibe, machen en passant ihre hergebrachten, hochadeligen Augen und Naslöcher, und wie mir die Nation von Herzen zuwider ist, wollte ich mich eben empfehlen und wartete nur, bis der Graf vom garstigen Gewäsche frei wäre, als meine Fräulein B. hereintrat. Da mir das Herz immer ein bisschen aufgeht, wenn ich sie sehe, blieb ich stehen, stellte mich hinter ihren Stuhl und bemerkte erst nach einiger Zeit, dass sie mit weniger Offenheit als sonst, mit einiger Verlegenheit mit mir redete. Das fiel mir auf. Ist sie auch wie alle das Volk, dachte ich, und war angestochen und wollte gehen. Doch blieb ich, weil ich sie gern entschuldigt hätte und es nicht glaubte und noch ein gut Wort von ihr hoffte und was du willst. Unterdessen füllt sich die Gesellschaft. Der Baron F. mit der ganzen Garderobe von den Krönungszeiten Franz des Ersten her, der Hofrat R. hier aber in Qualitate Herr von R. genannt, mit seiner tauben Frau etc., den übelfornierten J. nicht zu vergessen, der die Lücken seiner altfränkischen Garderobe mit neumodischen Lappen ausflickt, das kommt zuhauf, und ich rede mit einigen meiner Bekanntschaft, die alle sehr lakonisch sind. Ich dachte und gab nur auf meine B. Acht. Ich merkte nicht, dass die Weiber am Ende des Saales sich in die Ohren flüsterten, dass es auf die Männer zirkulierte, dass Frau von S. mit dem Grafen redete. Das alles hat mir Fräulein B. nachher erzählt. Bis endlich der Graf auf mich losging und mich in ein Fenster nahm. Sie wissen, sagte er, unsere wunderbaren Verhältnisse. Die Gesellschaft ist unzufrieden, merke ich, sie hier zu sehen. Ich wollte nicht um alles, Ihre Exzellenz, fiel ich ein. Ich bitte tausendmal um Verzeihung. Ich hätte eher daran denken sollen, und ich weiß, Sie vergeben mir diese Inkonsequenz. Ich wollte schon vorhin mich empfehlen. Ein böser Genius hat mich zurückgehalten, setzte ich lächelnd hinzu, indem ich mich neigte. Der Graf drückte meine Hände mit einer Empfindung, die alles sagte. Ich strich mich sacht aus der vornehmen Gesellschaft, ging, setzte mich in ein Cabriolet und fuhr nach M. Dort vom Hügel die Sonne untergehen zu sehen und dabei in meinem Homer den herrlichen Gesang zu lesen, wie Ulyss von dem trefflichen Schweinhirten bewirtet wird. Das war alles gut. Des Abends komme ich zurück zu Tische. Es waren noch wenige in der Gaststube. Die würfelten auf einer Ecke, hatten das Tischtuch zurückgeschlagen. Da kommt der ehrliche Adelin hinein, legt seinen Hut nieder, indem er mich ansieht, tritt zu mir und sagt leise: »Du hast Verdruss gehabt.« »Ich«, sagte ich, »der Graf hat dich aus der Gesellschaft gewiesen.« »Hole sie der Teufel«, sagte ich. »Mir war's lieb, dass ich in die freie Luft kam.« »Gut«, sagte er, »dass du es auf die leichte Achsel nimmst. Nur verdrießt mich's. es ist schon überall herum. Da fing mich das Ding erst an zu wurmen. Alle, die zu Tisch kamen und mich ansahen, dachte ich, sehen dich darum an. Das gab böses Blut. Und da man nun heute gar, wo ich hintrete, mich bedauert, da ich höre, dass meine Neider nun triumphieren und sagen, da sähe man's, wo es mit den Übermütigen hinausginge, die sich ihres bisschen Kopfs überhöben und glaubten, sich darum über alle Verhältnisse hinaussetzen zu dürfen, und was des Hundegeschwätzes mehr ist, da möchte man sich ein Messer ins Herz bohren. Denn man rede von Selbstständigkeit, was man will. Den will ich sehen, der dulden kann, dass Schurken über ihn reden, wenn sie einen Vorteil über ihn haben. Wenn ihr Geschwätze leer ist, ach, da kann man sie leicht lassen. Am 16. März. Es hetzt mich alles. Heute treffe ich die Fräulein B. in der Allee. Ich konnte mich nicht enthalten, sie anzureden und ihr, sobald wir etwas entfernt von der Gesellschaft waren, meine Empfindlichkeit über ihr neuliches Betragen zu zeigen. »O Werther«, sagte sie mit einem innigen Tone, »konnten Sie meine Verwirrung so auslegen, da Sie mein Herz kennen? Was ich gelitten habe, um ihretwillen, von dem Augenblicke an, da ich in den Saal trat. Ich sah alles voraus, 100 Mal saß mir auf der Zunge, es Ihnen zu sagen. Ich wusste, dass die von S. und T. mit ihren Männern eher aufbrechen würden, als in ihrer Gesellschaft zu bleiben. Ich wusste, dass der Graf es mit ihnen nicht verderben darf. Und jetzt der Lärm. »Wie, Fräulein?« sagte ich und verbarg meinen Schrecken. Denn alles, was Adeline mir eher gestern gesagt hatte, lief mir wie siedend Wasser durch die Adern in diesem Augenblicke. »Was hat es mich schon gekostet?« sagte das süße Geschöpf, indem ihr die Tränen in den Augen standen. Ich war nicht Herr mehr von mir selbst, war im Begriffe, mich ihr zu Füßen zu werfen. »Erklären Sie sich!« rief ich. Die Tränen liefen ihr die Wange herunter. Ich war außer mir. Sie trocknete sie ab, ohne sie verbergen zu wollen. »Meine Tante kennen Sie«, fing sie an. »Sie war gegenwärtig und hat...« »Oh, mit was für Augen hat sie das angesehen?« »Werther, ich habe gestern Nacht ausgestanden und heute früh eine Predigt über meinen Umgang mit ihnen. Und ich habe müssen zuhören, sie herabsetzen, erniedrigen und konnte und durfte sie nur halb verteidigen.« Jedes Wort, das sie sprach, ging mir wie ein Schwert durchs Herz. Sie fühlte nicht, welche Barmherzigkeit es gewesen wäre, mir das alles zu verschweigen, und nun fügte sie noch dazu, was weiter würde gegrätscht werden, was eine Art Menschen darüber triumphieren würde. Wie man sich nunmehr über die Strafe meines Übermuts und meiner Geringschätzung anderer, die sie mir schon lange vorwerfen, kitzeln und freuen würde. Das alles, Wilhelm, von ihr zu hören, mit der Stimme der wahrsten Teilnehmung. Ich war zerstört und bin noch wütend in mir. Ich wollte, dass sich einer unterstünde, mir es vorzuwerfen, dass ich ihm den Degen durch den Leib stoßen könnte. Wenn ich Blut sähe, würde es mir besser werden. Ach, ich habe 100 Mal ein Messer ergriffen, um diesen gedrängten Herzen Luft zu machen. Man erzählt von einer edlen Art Pferde, die, wenn sie schrecklich erhitzt und aufgejagt sind, sich selbst aus Instinkt eine Ader aufbeißen, um sich zum Atmen zu helfen. So ist's mir oft. Ich möchte mir eine Ader öffnen, die mir die ewige Freiheit schaffte. Am 24. März. Ich habe meine Entlassung vom Hofe verlangt und werde sie, hoffe ich, erhalten. Und ihr werdet mir verzeihen, dass ich nicht erst Erlaubnis dazu bei euch geholt habe. Ich musste nun einmal fort, und was ihr zu sagen hatte, um mir das Bleiben einzureden, weiß ich alles. Und also, bringe das meiner Mutter in einem Säftchen bei. Ich kann mir selbst nicht helfen, und sie mag sich das gefallen lassen, wenn ich ihr auch nicht helfen kann. Freilich muss es ihr wehe tun. Den schönen Lauf, den ihr Sohn gerade zum Geheimen Rat und Gesandten ansetzte, so auf einem Halte zu sehen und rückwärts mit dem Tierchen in den Stall. Macht nun daraus, was ihr wollt, und kombiniert die möglichen Fälle, unter denen ich hätte bleiben können und sollen. Genug. Ich gehe, und damit ihr wisst, wo ich hinkomme, so ist hier der Fürst, Punkt, der in vielen Geschmack an meiner Gesellschaft findet. Der hat mich gebeten, da er von meiner Absicht hörte, mit ihm auf seine Güter zu gehen und den schönen Frühling dazu zu bringen. Ich soll ganz mir selbst gelassen sein, hat er mir versprochen, und da wir uns zusammen bis auf einen gewissen Punkt verstehen, so will ich es denn auf gut Glück wagen und mit ihm gehen. Zur Nachricht. Am 19. April. Danke für deine beiden Briefe. Ich antwortete nicht, weil ich dieses Blatt liegen ließ, bis mein Abschied vom Hofe da wäre. Ich fürchtete, meine Mutter möchte sich an den Minister wenden und mir mein Vorhaben erschweren. Nun aber ist es geschehen. Mein Abschied ist da. Ich mag euch nicht sagen, wie ungern man mir ihn gegeben hat und was mir der Minister schreibt. Ihr würdet in neue Lamentationen ausbrechen. Der Erbprinz hat mir zum Abschiede 25 Dukaten geschickt, mit einem Wort, das mich bis zu Tränen gerührt hat. Also brauche ich von der Mutter das Geld nicht, um das ich neulich schrieb. Ende der Briefe vom Oktober 1771 bis April 1772.